Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörenden. Herzlich willkommen zur dritten Radio-Revolten-Sendung, also zum Radio-Revolten-Radio. Und da sind wir auch schon bei dem aktuellen Problem dieser Sendung. Wir fangen einfach an mit einer Begrüßung und sagen Hallo. Und wir haben gar keinen Jingle für das Radio-Revolten-Radio. Und das ist also die Idee dieser Sendung. Ich werde in den kommenden 2 Stunden versuchen, einen kleinen Jingle für das Radio Revolten Radio zusammenzubasteln. Und ihr oder sie können da jetzt live dabei sein. Ich hoffe, das geht hier irgendwie gut, denn das Ganze mache ich natürlich auch ein bisschen low-tech. Ich bin nämlich gar nicht wirklich live im Studio, sondern nur sozusagen quasi live. Ich sitze hier zu Hause in meinem kleinen eigenen gebastelten Studio und man hört es an der Mikrofonqualität, das ist alles nicht so super Hightech wie jetzt wirklich im Korax-Studio. So, Radio Revolten. So, bevor ich jetzt wirklich anfange mit dem Basteln, muss ich vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, was die Radio Revolten sind. Es kann gut sein, dass sich ein paar Leute eingeschalten haben, die mit dem Begriff gar nicht viel anzufangen wissen. Also Radio Revolten, das ist ein Radiokunstfestival, was in Halle an der Saale, also hier, wo man Radio Korax und Radio Revolten Radio empfängt, stattfinden wird. Und zwar vom 20. September bis zum 20. Oktober diesen Jahres. Und im Moment senden wir alle 14 Tage am Samstag 2 Stunden Radio Revolten Radio, um auf dieses Festival vorzubereiten und die Inhalte, die Themen, die Ideen euch ihnen ein bisschen näher zu bringen. So, ich denke, im Laufe der heutigen 2 Stunden werde ich auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Jetzt fange ich erstmal an, wirklich meine Jingle-Produktion vorzubereiten. Und zuallererst muss ich dann natürlich meinen Computer anmachen, denn Radio ohne Computer funktioniert heutzutage. Oh, wunderbar, das ging auch gleich ganz laut los. Also ohne Radio, ohne Computer, das geht heutzutage so gut wie gar nicht mehr. Auch nicht bei den Radiorevolten. Es sei denn, wir machen jetzt eine Revolte back to the roots und senden dann nur noch, ich weiß auch nicht, mit Klapperschüsseln und vollständig analog. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich geht. Da bin ich jetzt technisch nicht wirklich begabt. Aber das ist eigentlich ziemlich gut, wenn ich jetzt so sage back to the roots. Denn da sind wir schon beim Thema der Radiorevolten. Thema dieses Radiokunstfestivals ist nämlich Zukunft des Radios. Also es geht darum, auszuprobieren, zu überlegen, nachzudenken, wie könnte eine mögliche Zukunft des Radios aussehen, also dieses Mediums Radio. Es gibt ja schon alle möglichen Formen, vom viel beschimpften Dudelfunk, aber auch viel gehörten Dudelfunk, bis hin hier zum Alternativsender. Es gibt ganz fein ziselierte Spartenmedien. Und wir wollen uns fragen, was ist über das bestehende Angebot hinaus noch möglich? Was kann man mit diesem Medium Radio noch alles anfangen? Und diese Frage stellen wir nicht nur auf medialer Ebene, sondern natürlich auch, was heißt natürlich? Jetzt fange ich irgendwie an, mich ein bisschen zu verbauen. Also ich will damit sagen, es gibt verschiedene Ebenen, wo man sich damit auseinandersetzen kann. Zum Beispiel in Form von Kunstprojekten, sage ich jetzt mal. Also da finden Installationen statt oder Künstler beschäftigen sich mit dem Medium und machen dann in Anführungsstrichen Kunst draus. Man kann natürlich aber auch live im Radio selber experimentieren. Es wird auch einen Kongress geben während der Radiorevolten, wo es dann aus medientheoretischer Sicht um mögliche Zukünfte des Radios geht. So, jetzt muss ich hier mal meinen ganz langen Monolog ein bisschen unterbrechen. Bin ich auch ganz froh drüber, denn mein Computer hat sich jetzt endlich aufgeschalten und ist also da. Jetzt muss ich noch das entsprechende Soundprogramm aufmachen. So, hier liegt es auf dem Schreibtisch. Na, das geht. Ah ja, jetzt macht das. Super, ich suche mein Programm aus. Hier, wo liegt's denn da auf meinem komischen Schreibtisch? Wie immer ist das sehr unübersichtlich. Aha, ja, jetzt habe ich es gefunden. Ich hatte eigentlich auch schon mal, ja, aktuell, ich hatte das nämlich eigentlich auch schon mal gut vorbereitet, aber wie bei jeder Sendung, so geht das hier auch ein bisschen drunter und drüber. So, gucken wir mal, was da jetzt passiert. So, das Programm geht auf. Ist ja schon mal das erste passiert. Wir machen ja sozusagen live einen Jingle-Workshop. Programm initialisiert, sagt mir, dass der Virtual Memory ausgeschalten sein sollte. Naja, gut, was einem so Computerprogramme immer alles sagen. So, jetzt habe ich hier also ein leeres Objekt praktisch vor mir liegen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir denn, wenn wir einen Jingle machen wollen? Jingle. Da habe ich mich nämlich schon belesen. Jingle ist ja immer was Kurzes. Jingle kommt aus dem Englischen vom Begriff. Ja, Jingle halt. Auf Deutsch heißt das dann Klingeln. Also wir kennen alle diesen schönen Song Jingle Bells. Und der heißt eben Klingeln, Läuten. Und könnten wir jetzt, wenn wir einen Jingle produzieren, natürlich auch sofort anfangen mit Geklingel und Glockengeläut. Aber das finde ich eigentlich ehrlich eher ein bisschen. Naja, ein bisschen blöd, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Zumindest ist dieser Begriff Jingle weist auf etwas Kurzes hin. Also sagen wir 10 bis 15 Sekunden, die wir hier zusammenstellen sollten. Und in diesen 10 bis 15 Minuten sollten wir Aufmerksamkeit erwecken. So heißt das so schön. Also im Journalismus heißt es wohl noch ein bisschen anders so. Sowas wie nicht Eye-Catching, sondern eben Ear-Catching für ein bestimmtes Thema, in dem Fall für das Radio Revoltenradio. Und im Allgemeinen werden bei den Jingles immer so kurze Sounds oder kurze Musiken, so wie ein Tusch oder sowas benutzt. Ich habe es ja gerade gesagt, man könnte jetzt irgendwie Glockengeklingel oder Telefongerassel oder Türklingel nehmen. Aber das ist für meine Begriffe her jetzt nicht so wahnsinnig toll. Aber wir brauchen irgendeinen Anfang. Gucke ich mal jetzt hier, was ich hier so auf meiner Festplatte liegen habe, ob es da irgendwas Nettes gibt, was man vielleicht benutzen könnte. Da habe ich nämlich hier noch so einen Ordner, der heißt irgendwie Audio. Da sind also ganz viele verschiedene, naja, durcheinander Sounds. So, und dann gibt es hier, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welchen ich von diesen vielen Tracks wollte. Mal gucken. Nehmen einfach mal irgendeinen rein. So, jetzt lädt er die. Das dauert noch ein bisschen. Naja, das könnte vielleicht schon was sein, aber. Ich glaube, das waren schon mehr als 10 Sekunden, aber das ist gar nicht so schlecht, so als Anfang, denke ich mal. So. Klingt doch nicht schlecht, ne? Klingt ein bisschen nach Zirkus. Naja, weiß nicht, ob das so eine tolle Assoziation ist. Außerdem verstehe ich gar nicht, was er da wirklich sagt. Aber gut, wir können das jetzt mal ein bisschen aufheben. Was war bei dem anderen hier? Oh, das ist ja klasse. Ja, und dann fängt der Song da an. Fairerweise muss ich mal sagen, dass das die Puppet Masters sind, die ich hier ein bisschen zerschreddere. Aber toll ist ja jetzt an dem, was wir eben gehört haben, das heißt hier nur Track 10, dass der von Revolution tatsächlich auch singt, ne? Also das gefällt mir schon mal ganz gut. Das könnte man vielleicht schon mal hier irgendwo sich aufheben und merken. Das Problem ist nur, man muss da irgendwo muss man da wieder rausfinden, weil so ganz ohne geht das nicht, ne? So, naja, das ist jetzt irgendwie ein ganz abrupter Ende, ganz abruptes Ende. Naja, aber das ist schon nicht so schlecht. Mal gucken, was ich dann noch so von den Puppet Masters habe. 9, Track 9. Wow. Ach, die kann man hier sogar anhören. Na, gehen wir mal rein. Play. Wow, das klingt toll. This Zirkus. is the mind-blowing, heart-stopping, blood-curdling smile. Mach mal nicht, ne? Ich glaube, das ist zu bekannt. Was haben wir hier? Nicht schlecht, aber auch irgendwie sehr bekannt. Was haben wir hier? And first prize goes to. Oh, das ist toll. Das ist toll. Das war ein richtiger Tusch. Das nehmen wir. Also, Add machen und jetzt hier dieses 4, 5, welcher Track? Nee, Track 4 war das, glaube ich. Den nehmen wir auch noch mit rüber, ne? So, dann, jetzt muss importiere ich also diese Track in mein Bastelprogramm sozusagen. Und dann hätten wir also hier schon den einen Anfang. Ach ne, den wollten wir ja nicht nehmen, sondern den hier. Vielleicht das Latino-mäßige. Ne, das ist wohl eher nichts. Das mache ich gleich wieder zu, kann ich löschen. Was haben wir hier? Also das erzeugt zumindest am Anfang irgendwie ein bisschen Spannung. Vielleicht kann man da irgendwie so eine Kleinigkeit rausnehmen. Mal gucken. Ah, das ist das hier mit dem wunderbaren Tusch. And first prize goes to. Toll. Das muss man jetzt nur noch irgendwie rausfiltern. Nur den Tusch will ich jetzt haben. Aha, da fängt's an. Super. Mal gucken, wo der Tusch wirklich anfängt. Mal hören in dem Fall. Aha, da quatscht er schon rein mit Goes to, das wollen wir nicht. Hier. The Puppet Masters? Oh, das wird schwierig. Wenn der da so drin rumredet. Mann, oh Mann, oh Mann. The Puppet? Das geht also nur bis dahin. So, müssen wir mal ausschneiden. Also alle, die jetzt schon mal an so einem Soundprogramm gearbeitet haben, die können sich vielleicht vorstellen, was ich hier mache. Für alle anderen klingt das vermutlich eher abstrakt. Haha, ja, da ist es dann. Das müssen wir dann vielleicht ausblenden, aber das ist so als Tusch nicht schlecht. Also ich werde jetzt diesen kleinen Soundfetzen hier in meinem Computer Tusch nennen. So, und leg den mal auch hier hin und dann geht's vielleicht mit der Revolution weiter, also das, was wir vorhin hatten. Naja. Weiß nicht, ob das so wahnsinnig toll ist, aber es ist zumindest mal ein möglicher Anfang. Man kann das ja dann alles auch immer noch rausschmeißen. So, was haben wir noch übrig? Hier. Weiß ich auch nicht so genau, ob das noch was hilft. Ach, da fällt mir ein, was hier natürlich absolut fehlt. Ich meine, wir haben jetzt sowas wie einen Tusch. Na, das müsste man wahrscheinlich auch mal irgendwie einblenden. Ne? Ich mache da jetzt eine kleine Blende drum, dann. So. Dann wird der zweite Schnipsel sozusagen eingeblendet. Gucken, ob der es kann. Naja, warum nicht? Ich denke, also was wir unbedingt brauchen, ist natürlich noch eine Sprachaufnahme. Ne? Also ich meine, Jingle, Klingeln alleine reicht noch nicht, weil das kann man jetzt überall vorne spielen und dann kann auch die Hitparade kommen und darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Radiorevolten. Also komme ich nicht drum herum, ein bisschen Text aufzunehmen. So, und dafür muss ich jetzt hier leider ein bisschen umstöpseln. Das wird eine Weile dauern. Was mache ich denn da, damit das nicht so langweilig für alle da draußen wird? Ich glaube, jetzt kommen wir wirklich mal zu sowas wie Musik spielen. Dann nehme ich doch gleich mal einen von diesen komischen Tracks hier, den ich einfach abspiele, während ich hier umstöpsel, und dann gehe ich einfach raus, wenn ich hier fertig bin. Look into the story, running through the monster snoring, breathing under, breathing in. Many stories have been told, many creatures have been shown. Ich bin ganz, ganz, ganz leise. Das ist ziemlich seltsam. Look into the story. Running through the monster snoring, breathing under, breathing in. Many stories have been told, many creatures have been shown. We bring our flashes to the cold and blast the universe's soul. No, get now. Many stories have been told. Have been sold. I'll make the popper last. We bring hot flashes to the cold. It's not the gossip. And bless the universal soul. So, jetzt haben wir also wirklich mehrmals diesen Anfang gehört. So, mach ich's mal wieder aus. Wie gesagt, das ist hier alles ein bisschen improvisiert. Macht nichts. So, muss mich auf die volle Lautstärke regeln. Jetzt werde ich, jetzt habe ich also hier sozusagen fast eine Rückkopplung verursacht. Denn, und sofort fängt dann auch an, der Computer zu spinnen. Denn ich habe jetzt sozusagen den Ausgang, also das, was aus meinem Mischpult da auf das Minidisc geht, was jetzt gerade abgespielt wird. Das habe ich jetzt nochmal an meinen Computer geschlossen, damit ich dann mein Mikrofon, das, was ich in das Mikrofon spreche, damit das sofort in den Computer geht. Und jetzt kann ich also endlich ein paar Aufnahmen machen, hoffe ich jedenfalls. Mal gucken, ob jetzt alles explodiert oder nicht. Ich habe hier den Computer ausgemacht. Ja, sehr gut. So, dann müssen wir hier das Zeug muten und hier machen wir mal Record. Bis jetzt sieht das sehr gut aus. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie kommt das hier an. Ja, das ist auch einigermaßen gut ausgesteuert. Da könnte ich also jetzt zu meinen Aufnahmen kommen. So, was wollen wir aufnehmen? Wir wollen erstmal sagen, dass es ums Radio, Revoltenradio geht. Und ja, dann sage ich das doch jetzt einfach mal. Radio, Revoltenradio. Radio, Revoltenradio. So, das war die erste Aufnahme. Die sieht ja nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob man damit viel anfangen kann. Jetzt mache ich gleich mal noch ein paar mehr Aufnahmen. Und so habe ich mir nämlich den Duden geholt. Beziehungsweise den, nicht wirklich den Duden, sondern, wie heißt das hier? Herkunftswörterbuch. Ich habe mal nachgeguckt, was steht denn unter Revolte. Kann ich jetzt mal vorlesen, Seite. Wo ist denn hier eine Seitenzahl? Die haben gar keine Seitenzahl. Ach doch, 673. Da ist der Begriff Revolten erklärt und Revolte, da steht drin, das Fremdwort für Aufruhr, bewaffneter Aufstand einer kleineren Gruppe. wurde im 17. Jahrhundert aus gleichbedeutendem französischen Revolt entlehnt, das von französisch Revolté, zurückwälzen, umwälzen, aufwiegeln, empören abgeleitet ist. Daraus wurde im 17. Jahrhundert unser Verb revoltieren, an einer Revolte teilnehmen, sich empören, übernommen. Naja, super. So, und so geht das jetzt noch eine ganze Weile weiter. Aber was interessant ist, wenn man sich diesen Absatz hier durchliest, der über zwei Spalten geht, da kommt man dann auf Revolution, na, wer hätte denn das gedacht, und wir kommen aber auch auf den Begriff Revolver, das zwar nicht direkt, aber zumindest ist das der nächste Begriff, der hier steht. Und das finde ich ganz schön. Die beiden Begriffe, die werde ich jetzt auch nochmal sprechen und aufnehmen, dann können wir die vielleicht auch verwenden. So. Revolte. Revolte. Revolution. Revolution. Revolution. Revolver. Revolver. So, da habe ich jetzt also ein paar Sachen aufgenommen, was mit Revolte zu tun hat. Jetzt könnten wir das Ganze nochmal mit Radio machen. Gucke ich mal, ob dieses Herkunftswörterbuch uns auch was zu Radio sagen kann. Radio. Raison, radikal, Radio. Radio, Rundfunkgerät. Ja. Das Fremdwort wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus gleichbedeutendem englischen Radio, Radio, einer Kurzform von Englisch, Radio Telegraphy, Übermittlung von Nachrichten durch Ausstrahlung elektromagnetischer Wellen entlehnt. Sehr toll, dass man Radio so kurz definieren kann. Übermittlung von Nachrichten durch Ausstrahlung elektromagnetischer Wellen. Naja, kann man sich drüber streiten, ob das jetzt alles nur wirklich Nachrichten sind oder was Nachrichten sind. So, es geht weiter hier beim Herkunftswörterbuch zum Bestimmungswort. Vergleiche den Artikel Radius. Radius finde ich auch gut. Obwohl in den 20er Jahren von der Post als amtliche Bezeichnung Rundfunk eingeführt wurde, hat sich Radio im Sprachgebrauch gehalten. Und das nächste Wort ist radioaktiv. Super. Auch da machen wir ein paar Aufnahmen, ne? Also, das war Radio. Radio, Rundfunk, radioaktiv und Radius. So. Und ich starte die Aufnahme. Radio, Radio, Rundfunk, Rundfunk, Radius, radioaktiv. Super. So, jetzt kann ich hier die Rückkopplung wieder aufheben. Ich hoffe, das ploppt jetzt nicht irgendwie, wenn ich das einfach so mache. Machen wir hier das mal ganz mal aus. So, welcher ist das? Das ist der hier. Super. Jetzt kann ich also hier auch wieder den Lautsprecher anmachen, damit ihr alle hört, was auf meinem Computer läuft. Super. Hören wir uns mal die Aufnahmen an, die ich gemacht habe. Das wäre doch mal... Wäre doch jetzt mal ganz praktisch zu hören, was ich da für Worte aufgenommen habe. Na, geht natürlich nicht, weil ich noch gemutet habe, die Spur. So, jetzt aber. Radio, Revolten, Radio. Radio, Revolten, Radio. Revolte, Revolte. Revolution. Revolution, Revolution, Revolver, Revolver, Radio, Radio, Rundfunk, Rundfunk, Radius, radioaktiv. Also sehr witzig finde ich ja bei der ganzen Sache, dass man die Vögel im Hintergrund zwitschern hört, die hier draußen vor meinem Fenster sitzen. Also damit wäre bewiesen, dass ich wirklich live arbeite, oder? Ist das ein Beweis für Live-Arbeiten? Nee, weiß ich auch nicht. Was ist ein Beweis dafür, dass das Fenster hier offen war? So, das finde, das klingt jetzt gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich das nur irgendwie noch zusammenstückeln und hintereinander schneiden. Und dann war es das schon. Dann haben wir unseren Jingle. So. Fangen wir mal da an. So, das ist hier Radio, Revolten Radio, habe ich hier gesagt. Mal gucken, das klingt dann so, wenn ich das jetzt irgendwie zusammenschmeiße. Radio, Revolten Radio. Hihi, sehr schön. Das ist aber echt schon fast ein Jingle. Allerdings muss ich sagen, dass das Ganze jetzt schon viel länger als 10 Sekunden ist. Also wenn man es zusammen anhört, so etwa. Radio, Revolten, Radio. Also ich finde diesen einen Tusch, den wir hier am Anfang haben, den nehmen wir jetzt lieber nochmal am Ende. Da passt der mir irgendwie besser. Also finde ich am Anfang irgendwie ein bisschen doof. So, man muss das Ganze auch irgendwie noch sauber abschneiden. Das ist immer eine Schwierigkeit hier bei diesen ganzen Programmen. So, jetzt stellen wir uns mal vor, das ist jetzt weg. Dann geht das irgendwie so los. Radio, Revolten, Radio. Naja, weiß nicht, ob das jetzt so toll ist, aber es ist ein Anfang. So, jetzt mal gucken, was haben wir da noch aufgenommen. Danach kam doch nochmal so richtig ganz dolle viel. Radio, Revolten, Radio. Radio, Revolten, Radio. Sehr schön. Das könnte man doch jetzt mal übereinander machen. Mal sehen, wie das klingt. Radio Revolten, Radio Revolten, Radio. Okay, wir zerschneiden erstmal die anderen Sachen, die ich noch so aufgenommen habe. Revolte. Genau, da war ich bei der Revolte. Revolte. Das ist nicht schön gesprochen, oder? Revolte. Revolte. Ich finde das zweite also irgendwie schon besser gesprochen. Bei dem ersten war ich irgendwie ein bisschen schlampig. Das ist so Revolte. Revolte. Naja, das geht schon eher. So, Revolte haben wir dann hier. Fängt langsam an Spaß zu machen, die ganze Geschichte. Revolte, Revolte, Revolte. Vielleicht setzen wir das an Anfang, ist ja auch nicht schlecht, oder? Revolte. Radio, Revolten, Radio. Also, außer dass irgendwie die Musik noch zu lang ist, das geht irgendwie noch gar nicht, aber alles andere ist ja schon nicht so schlecht. Revolution. Ah, das ist auch eins meiner Lieblingswörter. Revolution, das müssen wir unbedingt auch noch hier rausschneiden. So ein bisschen vereinzeln. So, das ist die Revolution. Revolte, Revolution. Ah, ich bekomme langsam eine Idee davon, wie das wirklich klingen könnte. Was haben wir dann noch hier drauf? Revolution? Oh, als Frage. Auch nicht schlecht. Das kommt. Aha, jetzt. Ich glaube, wir nähern uns wirklich. Also wir machen zuerst mal so verschiedene Begriffe. Also so, woraus dieses Radio-Revolten-Radio besteht. Das wird einfach so immer mal gesagt. Und dann zum Schluss kommt praktisch die Auflösung mit Radio Revolten, Radio, super. Also, weiß nicht, ob das super ist, wir werden ja sehen. So, das klingt jetzt etwa so. Revolte. Revolution. Revolution. Naja, wie man natürlich merkt, ist die Musik viel zu laut. Es geht so überhaupt gar nicht. Es gab hier irgendwo eine Funktion, wo man dann dieses Ding da, also die Lautstärke einstellen kann, dieses Ding da. Also es ist wirklich schwierig, irgendwie Computer so zu kommentieren, dass das na, irgendwie verständlich wird. Also ich meine, ihr könnt jetzt hier irgendwie anrufen und euch beschweren, dass der da nur Blödsinn erzählt, aber ich bin ja nicht da. Ich bin ja schon wieder weg. Also wird mir nicht viel nutzen oder wird euch nicht viel nutzen, da so euch zu beschweren. Jetzt machen wir aber mal, versuchen wir mal hier die Lautstärke ein bisschen runter zu regeln. 60%, ne? Warum nicht? Mal gucken. Revolte. Revolution. Revolution. Revolution. Radio, Revolten, Radio. So ein Quatsch. So, jetzt mache ich mal die Musik ganz aus, weil das bringt es. Revolte. Revolution. Revolution, Revolution, Radio, Revolten, Radio. Also ich glaube, für das ganz Trockene ohne Musik bin ich jetzt gerade viel mehr zu haben. Muss ich mal ganz ehrlich sein. Gefällt mir irgendwie besser. Revolt, Revolution, Revolution. So, dann muss jetzt noch dieses Medienkrimskrams, was habe ich hier hinten noch so rumliegen? Radiorevolten, Radiorevolten, Radio. Mhm, okay. So, wir haben ja noch mehr Begriffe, also ist ja jetzt noch lange nicht alles. Revolution. Genau, Revolution. Revolver. Oh, Revolver ist gut. Revolver. Dann nehmen wir den ersten Revolver. So, ausschneiden, nochmal ausschneiden und den packen wir jetzt auch noch irgendwo dazwischen. So. Revolt, Revolution, Revolution, Revolver. Na, kann man schon erkennen, dass das ein Jingle wird? Revolte, Revolution, Revolution, Revolver. Revolution. So, jetzt müssen wir noch das Rundfunk-Dings hier noch irgendwie ins Spiel bringen, weil bis jetzt ist das ja alles nur Revolution und Revolte und was weiß ich nicht alles. Radio, Radio. Rundfunk. Rundfunk. Ich glaube, wir fangen mit Rundfunk an. Das ist nicht schlecht. Weil Radio ist irgendwie zu naheliegend am Anfang. So, da dieses Rundfunk. Hauptsache, man hört dieses Vogelgezwitscher nicht allzu doll. Das wäre... Na, weiß ich nicht. Dann ist es halt ein Jingle mit Radiogezwitscher. Geht vielleicht auch. So. Revolte. Revolution. Revolution. Revolver. Rundfunk. Revolver und Rundfunk hintereinander ist auch ziemlich hart, oder? Also, mal gucken, ob man das vielleicht umdreht. Revolution. Rundfunk. Revolver. Das ist irgendwie Mist, dass man diese Vögel da so laut hört. Warum mussten die gerade singen, als ich gesprochen habe? So, da lernen wir also, das ist hier wirklich ein Workshop, bei Aufnahmen Fenster schließen. Revolte. Revolution. Revolution. Rundfunk. Das heißt nicht mehr Rundfunk, sondern Rundfunk. Rundfunk. Naja, das geht. So, was haben wir dann noch? Mal hören, was wir da noch aufgenommen haben. Radio. Radio. Rundfunk. Rundfunk. Radius. Radioaktiv. Radius ist auch toll. Radioaktiv ist, glaube ich, eher doof. Das ist so, weiß auch nicht. Also ich meine, mal abgesehen davon, dass radioaktiv ja auch ein stehender Begriff ist, aber das klingt auch irgendwie so nach Bewegungsradio, was ja durchaus auch stattfindet, aber weiß nicht. Mal gucken jetzt, wie klingt das? Revolte. Revolution. Revolution. Rundfunk. Radius. Revolver. Revolution. Naja, der Radius gefällt mir da drin irgendwie noch nicht. Und ist irgendwie auch noch nicht, hat noch nicht so einen richtigen Drive, finde ich. Irgendwas muss man da noch machen. Muss man noch irgendwie dichter machen vielleicht? Keine Ahnung. Probieren. Revolte. Revolution. Revolution. Rundfunk. Revolution. Revolver. Radius. Revolution. Radio. Also die Revolte muss es am Anfang weg, weil die ist da nicht gut. Jetzt fängt es so an. Revolution. Revolution. Rundfunk. Revolution. Revolver. Radius. Revolution. Revolte. Radio, Revolten, Radio. Radio, Revolten, Radio, Radio, Revolten, Radio. Gut, das Zeug, was hier hinten hängt, das ist Quatsch, das kann man weglöschen. Der Tusch ist eigentlich auch ein bisschen debil, ne? Muss man ja jetzt ganz ehrlich mal sagen. Löschen, und jetzt haben wir hier Revolution, Revolution, Rundfunk, Revolution, Revolver, Radius, Revolution, Revolte. Radio, Revolten, Radio. Radio, Revolten, Radio. Ach, das finde ich jetzt also gar nicht mal so übel. Also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, das kommt vor jeder Sendung, hat das schon fast Jingle-Charakter. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich ausreicht, aber so, das muss ich mir nochmal anhören. Revolution, Revolution, Rundfunk, Revolution, Revolver, Radius, Revolution, Revolte. Das ist ein bisschen blöd, dass hier nochmal die Revolution als Frage kommt. Also zumindest finde ich das jetzt nicht so wahnsinnig passend. Ich nehme die mal hier raus und jetzt müsste man wahrscheinlich das alles ein bisschen näher ranschieben. Also das ist jetzt echt ganz schwierig zu vermitteln, weil man das nicht sehen kann, was ich hier mache. Also ich habe vor mir so kleine Kästchen, das sind Zaunschnipsel und die verschiebe ich auf meinem Schreibtisch, auf meiner Arbeitsfläche hin und her. So. Revolution, Revolution, Rundfunk, Revolver, Radius, Revolution, Revolte, Radio, Revolten, Radio, Radio, Revolten, Radio. Na hey, das klingt nicht so schlecht. Also jetzt muss ich erstmal noch meinen Gedanken von vorhin zu Ende bringen. Also da sind so kleine Schnipselchen, Vierecke sind das hier bei mir. Die sind auch bunt eingefärbt und die sind mit Zaunschnipseln verbunden. Und eben auf dem Computer ist das halt alles visuell. Und was dann rauskommt, ist dann akustisch. Und das ist aber ganz schwierig zu erklären, was mache ich hier. Also wenn ich das eine dahin schiebe, dann verschiebe ich ja auch in zeitlicher Ebene ein akustisches Ereignis. Aber wie gesagt, das jetzt so wirklich live in die Sendung zu transportieren, ist schwierig. Ich spiele jetzt nochmal den Jingle vor, soweit wie der Stand jetzt gerade ist. Revolution, Revolution, Rundfunk, Revolver, Radius, Revolution, Revolte, Radio, Revolten, Radio, Radio, Revolten, Radio. Ist doch nicht schlecht, oder? Also das wäre schon mal ein möglicher Jingle. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel Zeit denn bei unserer Sendung schon vergangen ist. Ich spiele dafür, während ich hier gucke, spiele ich nochmal diesen wundervollen Jingle, der jetzt übrigens wieder... Naja, doch, der ist ein klein wenig länger als 10 Sekunden. Spiele ich nochmal vor. Revolution, Revolution, Rundfunk, Revolver, Radius, Revolution, Revolte, Radio, Revolten, Radio, Radio, Revolten, Radio. Tja, das ist Revolution. Ah, da liegt unten noch ein Schnipsel. So, ich habe jetzt gesehen, jetzt muss ich auch noch rechnen, wie viel Zeit denn da noch übrig bleibt. Auf alle Fälle haben wir noch ewig Zeit. Also ich meine, wir haben gerade mal eine Stunde und haben hier schon fast einen Jingle fertig gebaut. Da muss ich also noch einen Jingle basteln. Ach du meine Güte. Na vielleicht, wir können ja das jetzt mal so uns merken. Also ich finde jedenfalls, dass das schon nicht ganz schlecht ist. Und basteln dann an anderen Stellen vielleicht noch ein bisschen weiter. Ich mache das mal also sauber. Und speichere das als ein Jingle ab. Ich spiele ihn jetzt nochmal vor. Das wäre jetzt der aktuelle Jingle Nummer 1. Revolution, Revolution, Rundfunk, Revolver, Radius, Revolution, Revolte, Radio, Revolten, Radio, Radio, Revolten, Radio. So, das ist... Also die erste Möglichkeit für einen Jingle. Ich muss zugeben, das ist jetzt die eher trockene Variante. Wenn wir jetzt überlegen, das Ganze soll auch noch was mit Zukunft zu tun haben und ein bisschen visionär sein. Vielleicht muss man dann doch noch ein paar Sprechaufnahmen machen und fragen, was ist die Zukunft des Radios? Aber formal würde das auf dasselbe hinauslaufen. Wir würden einfach Sprachaufnahmen nehmen und ja, halt so aneinanderreihen. Das, naja, funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob es noch ein zweites Mal funktioniert. Vielleicht können wir auch mit den Aufnahmen, die wir haben, noch was weiteres basteln, wenn wir die nämlich noch kleiner zerschneiden. Mal gucken, was haben wir denn hier? Revolution. Achso. Revolution. Also man könnte die jetzt zum Beispiel in der Mitte zerschneiden. Revolution. Das bringt nicht so viel, oder? Aber vielleicht macht die Zion was. Zion. Zion. Zion. Gut, machen wir mal Zion, Zion. So, einmal Zion. Entschuldigung, räuspern soll man sich ja im Radio eigentlich auch nicht, aber vielleicht ist das in Zukunft ja erlaubt. Mal gucken. Zion, Zion, Zion, Zion. Na, das klingt ja schon fast nach Techno. Können wir noch ein bisschen so weitermachen, ne? Kopie, das ist eben auch immer schön am Computer, man kann einfach immer alles kopieren und wieder einfügen und dann geht das schon irgendwie. So, jetzt haben wir hier Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion. Gut, was haben wir noch für Sprachaufnahmen? Da war doch noch mehr. Das ist jetzt dieses ganze Zion, Zion, Zion. Radius. Radius. Das ist bestimmt lustig, wenn dann plötzlich zwischen all den Zions noch ein Radius kommt. Radius. So, Radius. Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Radius. Naja, weiß nicht. Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Radius. Außerdem ist da, finde ich, ist da an der einen Stelle noch sowas wie eine kleine Verzögerung. Das ist nicht ganz rhythmisch. Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Radius. Am Ende muss dann wieder stehen, Radio Revolten Radio, nicht wahr? Nehmen wir das mal. Das müssen wir, glaube ich, also hier für mich, damit ich das nicht verpasse und lösche und irgendwas mache, muss ich mir das bunt einfärben. Ich nehme jetzt hier die Farbe gelb für das Radio Revolten Radio. Radio Revolten Radio. So, wie klingt das jetzt alles zusammen? Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Radius, Radio Revolten Radio. Als akustisches Ereignis vielleicht nicht so schlecht, inhaltlich ist es schon noch fragwürdig. Revolution, Revolution. Na, da sind wir wieder bei der Revolution, vielleicht gucken wir mal, was der Revolver sagt. Revolution, Revolution. Revolver. Revolver. Revolver. Oh, jetzt muss ich überhaupt mal sehen, ob ich nicht hier vor lauter Schreck schon irgendwas zerstört habe, weil das kann... Das geht ja bei diesen Sound-Schnipseln mal ganz schnell. Ich höre nochmal schnell in den ersten Jingle rein. Revolution. Revolution. Rundfunk. Revolver. Radius. Revolution. Revolte. Radio, Revolten, Radio. Radio, Revolten, Radio. Ich glaube, da hat sich auch schon was verschoben, nicht wahr? Ich glaube, dieser Radius, der war an einer anderen Stelle. So, jetzt hören wir uns das nochmal an. Revolution, Revolution, Rundfunk, Revolver, Radius, Revolution, Revolte. Radio, Revolten, Radio. Radio, Revolten, Radio. Naja gut, also der erste und jetzt der zweite nochmal. Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Radius. Radio Revolten Radio. Mhm. Das könnte schon ein Anfang sein. Mehr eigentlich nicht. Wir brauchen noch Radius. Nee, Radius, es ist Rundfunk. Ah, vielleicht nehmen wir was aus dem Rund. Rundzion zum Beispiel, das wäre doch mal schön. So, nehmen wir mal den hier raus. Rundfunk. Also nur rund. Rund. Und da knackt es ein bisschen, wenn es aufhört. Rund. Rund. Rund. Rund. Es klingt ein bisschen wie ein Motor, gefällt mir eigentlich ganz gut so als... ja, als Motor halt. So, ich pack das jetzt mal einfach irgendwo dazwischen und ja, mal gucken, was da passiert, wenn mir jetzt da immer das Run dazwischen basteln. Zion, Zion, Zion, Zion, Run, Zion, Run, Zion, Run, Zion, Zion, Radio. Macht auch irgendwie Spaß, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was das werden soll. Copy, packen das wieder rein, so. So, mal anhören. Zion, Zion, Zion, Zion, Rund, Zion, Rund, Zion, Rund, Zion, Rund, Zion, Rund, Radius. Rund, Radio Revolten Radio. Weiß nicht, mal gucken. Zion, Zion, Zion, Rund, Zion, Rund, Zion, Rund, Zion, Rund, Zion, Rund, Zion, Rund, Radius. Radio Revolten Radio. Ich glaube, da müssen wir noch mehr eine Materialschlacht draus machen. Das reicht irgendwie noch nicht so richtig. Das ist hier Musik, das ist der Tusch, den wollten wir eigentlich nicht mehr nehmen. Aber ich habe da noch so ein paar Worte aufgenommen, die ganz lustig waren. Was haben wir denn hier? Radio, Revolten, Radio. Naja, vielleicht müssen wir einfach aus dem Rad was rausschneiden. Mal gucken. Wie hört sich denn das an, wenn wir da jetzt nur die erste Silbe nehmen? Radio. Radio. Rad. Rad. Toll. Rad. Das klingt doch gut. Das machen wir jetzt hier am Anfang. So. So, so, so. Kopieren, kopieren, kopieren, kopieren. Ich glaube, während ich hier arbeite und vor mich hinschweige, produziere ich eine ganze Menge Sendelöcher. Das zum Sonnenvormittag ist natürlich auch hart. Rad, Rad, Ration, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Radius, Radio Revolten, Radio. Das ist ja gar nicht so verkehrt, oder? Mal gucken, was wir jetzt dann heute noch machen können. So, jetzt machen wir das Radio anstelle von Radius. Machen wir jetzt da ein richtiges Radio rein. Radius entfernen, Radio rein. So, das muss noch ein bisschen verschoben werden, dass das dann auch schön klingt. Und wie war denn das hier? Rund, rund, rund, rund. Warte mal, jetzt hören wir uns das nochmal an. Jetzt sind drei Rad vorher. Rad, Rad, Rad, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion. Aha, und dann müsste praktisch, also wenn alles dreimal ist, dann fängt es mit Ra, Ra, Ra an. Rad, Rad, Rad, Zion, Zion, Zion, rund, rund, rund, rund, Zion, Zion, rund, Radio, Radio Revolten, Radio. Naja, naja, naja. Vielleicht sollten wir von dem Rund noch das Funk nehmen. Vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Wo haben wir denn hier Funk? Jetzt wird es langsam hier ein bisschen in meinem Rechner auch ein bisschen unübersichtlich. Ich weiß schon gar nicht mehr, was hier Rundfunk ist. Du hast nicht? Rundfunk. Ah, da. Rundfunk. Schön. Haben wir das eigentlich auch nochmal schöner gesagt? Irgendwie klingt das ja noch sehr debil. Radio. Mhm, toll. Rundfunk. Das kommt da. Rundfunk. Funk. Gut, wir probieren das mal hier mit diesem Funk. Funk. Funk. Funk. Oder lieber den zweiten Funk? Funk. Funk. Na, probieren wir mal den. Funk. Funk. Das kann man gar nicht mehr so sprechen, wenn das so zerschnitten ist. Funk. Sehr schön. Hat der Onkel gut gesprochen. Und jetzt kommt das hier praktisch anstelle der Rad, Rad, Rad. So, dann kann man nämlich hier auch das wieder ausblenden, was da immer Rad, Rad, Rad heißt. Rad, Rad, Rad, Zion, Zion, Zion, Rund, Rund, Rund, Funk, Funk, Funk, Radio, Radio Revolten, Radio. Hm. Mal gucken, ob das wirklich so gut ist. Rad, Rad, Rad, Zion, Zion, Zion, Rund, Rund, Rund, Funk, Funk, Funk, Radio, Radio Revolten, Radio. Hm, könnte das ein Jingle sein? Hm, weiß nicht genau. Das ist ein bisschen schwierig. Rad, Rad, Rad, Zion, Zion, Zion, Rund, Rund, Rund, Funk, Funk, Funk, Radio, Radio Revolten, Radio. Vielleicht muss dieses Radio da einfach noch raus. Und wir machen, also wenn wir diesen kleinen, diese rund, rund, rund, Rad, Rad, Rad, wenn das alles hintereinander weg durch ist, dann kommt gleich Radio Revolten, Radio. Mal gucken. Rad, Rad, Rad, Zion, Zion, Zion, rund, rund, rund, Funk, Funk, Funk, Radio Revolten, Radio. Ich glaube, dass der noch nicht ganz fertig ist, weil nämlich wir von den Revolten da noch nicht genug Material drin haben. Jetzt ist ja bis jetzt nur Rad, Rad, dann Zion, Zion von Revolution und dann Rund und Funk, das haben wir beides drin. Aber irgendwie sowas wie Ref, Ref, Ref fehlt da noch. Also müssten wir jetzt mal gucken, wo wir hier die Revolten als ordentlich gesprochenes Teil finden. Wo haben wir denn das? Das müsste hier drin sein. Mal hören. Na? Radio, Revolten, Radio. Aha, ich weiß, woran das liegt, weil das geht immer gleich Revol. Revolten, Revolten, Revolten, Revolten. Also ich probiere das jetzt mal, da mal nur ein Ref rauszuschneiden, ja? Also das ist wirklich nur Ref, Ref, Ref oder sowas heißt. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Das könnte jetzt mal ein Experiment werden. Revol, Revol, Revol, Revol. Naja, oder wir machen Revol. Das geht auch. Revol, Revol, Revol. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Revol. Gut, also nehmen wir diese Revol. Ich muss jetzt mal wirklich anfangen, hier meine Soundschnipselchen eben auch zu benennen. Nehmen wir mal hier die Revol, Revol, Revol. Und basteln die da rein. Wir machen es wieder dreimal. Revol, Revol, Revol. So, und ich würde das jetzt mal ein bisschen zwischen die, zwischen Rund und Funk dazwischen legen. Damit er nicht sofort diese Rundfunkgeschichte so erkennt. Jetzt klingt das Ganze so. Rad, Rad, Ration, Zion, Zion, Rund, Rund, Rund, Revolt, Revolt, Revolt, Funk, Funk, Funk, Radio, Revolten, Radio. Das ist irgendwie auch süß. So. Es ist aber noch nicht, also ich finde, bei den Revol, da stockt das irgendwie. Rad, Rad, Ration, Zion, Zion, Rund, Rund, Rund, Revolt, Revolt, Revolt, Funk, Funk, Funk, Radio, Revolten, Radio. Aber es ist noch nicht ganz das, was es sein soll, finde ich jedenfalls. Das hat, Zion, Rund, Rund, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Das hat vorher einen Drive und dann stoppt das irgendwie bei den Revol, Revol, Revol. Das ist wie eine Verlangsamung, das gefällt mir nicht. Weiß noch nicht genau, wie man das jetzt tatsächlich auflösen kann. Mal gucken, wie es jetzt sich anhört. Rad, Rad, Ration, Zion, Zion, Funk, Funk, Funk, Revolt, Revolt, Revolt, Wund, Wund, Wund, Radio, Revolten, Radio. Aber das war doch jetzt schon gar nicht so schlecht. Also ich muss erstmal mit der Revol, Revol ein bisschen näher. Und ich finde es ganz schön, dass da plötzlich so ein doppeltes Ding kommt. Rad, Rad, Ration, Zion, Zion, Funk, Funk, Funk, Revolt, Revolt, Revolt, Funk, Funk, Funk, Radio, Revolten, Radio. Also das doppelte Ding meine ich, dass da plötzlich Rund und Funk gleichzeitig kommen. Rad, Rad, Ration, Zion, Zion, Funk, Funk, Funk, Revolt, Revolt, Revolt, Funk, Funk, Funk, Radio, Revolten, Radio. Das ist sehr musikalisch, finde ich. Also zumindest hat es in Ansätzen was davon. So, dann vielleicht müssten wir hier bei Revol doch nochmal die Rads drüber setzen. Das werde ich jetzt nämlich einfach machen, dass also Rad und Revol gleichzeitig starten. Hoffentlich haben die auch den gleichen Abstand. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, was kaputt gemacht. Widerrufen, verschieben. Ja, ja. Also das will ich kopieren, diese Rats, Rats, Rats, das will ich einsetzen und jetzt muss ich das aber an der Stelle einsetzen, wo diese Revols sind. Rat, Rat, Ration, Zion, Zion, Funk, Funk, Funk, Revolt, Revolt, Revolt, Funk, Funk, Funk, Radio, Revolten, Radio. Aber irgendwas fehlt noch, es fehlt noch, ich finde, da fehlt noch irgendwie so ein Dreierschritt. Wir müssen noch mal in unsere Aufnahmen reinhören, was wir da noch haben. Revolver. Revolution. Revolution. Revolution. Vielleicht Luschen. Mal gucken, ob man Luschen machen kann. Luschen, Luschen, Luschen. Hm? Also so bei der Trockenübung. Naja, weiß nicht. Revolution. Revolution. Revolution. Revolution ist auch nicht schlecht. Revolution. Revolution. Gut, machen wir jetzt mal Revolution. Revolution. Das könnte auch sächsisch sein. Revolution, Revolution, Revolution. So, das fängt dann irgendwo hier nach dem Rund, Rund, Rund an. Wir setzen das wieder dreimal rein. Es wird, oh, das sieht sehr lang aus. Das sieht hier auf dem Bildschirm sehr lang aus. Mal gucken, ob das wirklich noch im Rhythmus bleibt. So. Rad, Rad, Rad, Zion, Zion, Zion, Funk, Funk, Funk, Rad, Rad, Rad, Wund, Wund, Wund, Revolution, Revolution, Revolution, Radio, Revolten, Radio. Ich glaube, das, was da nicht funktioniert, ist dieses Gebelle zwischendrin. Das mag ich zwar sehr, dass es da bellt, aber irgendwie funktioniert es nicht ganz. Also da, wo Rund und Funk zusammen sind, da hakt dieser werdende Jingle noch ganz schön. Vielleicht, wie kriegen wir denn da das Bellen jetzt am besten raus? So, wir machen vielleicht Revolution, also Luschen, Luschen, Luschen übereinander. So, jetzt habe ich hier ein bisschen gedreht. Jetzt können wir mal hören. Rad, Rad, Rad, Zion, Zion, Zion, Funk, Funk, Funk, Rad, Rad, Rad, Wunsch, Wunsch, Wunsch, Funk, Funk, Funk, Radio, Revolten, Radio. Rad, Rad, Rad, Zion, Zion, Zion, Funk, Funk, Funk, Rad, Rad, Rad, Wunsch, Wunsch, Wunsch, Funk, Funk, Funk, Rad. Ich glaube, es funktioniert deshalb nicht, weil da die Stimme nicht zu Ende geht. Dass dieses Gebelle, also dieses Volution, Volution, Volution, das ist nicht genug. Rad, Rad, Rad, Zion, Zion, Zion, Funk, Funk, Funk, Rad, Rad, Rad, Volution, Volution, Volution, Funk, Funk, Funk, Radio, Revolten, Radio. Also wir tauschen jetzt mal sozusagen das Ende aus gegen ein Stück von dem Anfang. Ist das so verstehen, wie ich das meine? Also wir beginnen mit dem Rad, Rad, Rad, weil das, finde ich, funktioniert am Anfang schon ganz gut. Aber dann gehen wir in Volution, Volution, Volution. Also das, was jetzt sozusagen der zweite Teil dieser Wiederholung war. Und erst später so. Also ich glaube, ich kann das irgendwie gar nicht erklären, was ich hier so mache. Ich spiele es jetzt einfach mal vor. Rad, Rad, Rad, Volution, Volution, Volution, Funk, Funk, Funk, Rad, Rad, Rad, Zion, Zion, Zion, Funk, Funk, Funk, Radio, Revolten, Radio. Na, zumindest finde ich, dass jetzt der Anfang ein bisschen besser funktioniert. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig glücklich mit dem weiteren Verlauf. Mal gucken, wie es jetzt hier klingt. Rad, Rad, Rad, Volution, Volution, Volution, Funk, Funk, Funk, Zion, Zion, Zion, Rad, Rad, Rad, Funk, Funk, Funk. Ich habe irgendwo auch das Rund verloren, glaube ich. Das Rund muss ja eigentlich auch noch mit rein. Das finde ich, ist schon wichtig. Das ist eine wichtige Aussage, worum es hier auch geht, um Rund. Es geht um Radiusfunk, Rundfunk. So, mal hören. Jetzt habe ich ihn wieder. Rad, Rad, Volution, Volution, Volution, Rund, Rund, Rund, Zion, Zion, Zion, Rad, Rad, Rad, Funk, Funk, Funk, Radio, Revolten, Radio. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich gut ist. Rad, Rad, Rad, Volution, Volution, Volution, Rund, Rund, Rund, Zion, Zion, Zion, Rad, Rad, Rad, Funk, Funk, Funk, Radio, Revolten, Rad. Na, jetzt habe ich den Funk irgendwie zweimal hintereinander, das ist irgendwie auch nicht sehr schön. Rad, Rad, Rad, Volution, Volution, Volution, Rund, Rund, Rund, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Zion, Rad, Rad, Rad, Funk, Funk, Funk, Radio. Vielleicht nehmen wir die Doppelung mit Funk und Zion da ein bisschen raus. So, wie klingt es jetzt? Rad, Rad, Rad, Volution, Volution, Volution, Rund, Rund, Rund, Revolt, Revolt, Revolt, Rad, Rad, Rad, Zion, Zion, Zion, Radio, Revolt. Hat irgendwas ganz komisch geknackert, finde ich. Weiß nicht genau, was das war, was da so geknackert hat. Das muss man jetzt nochmal genau hinhören, nicht, dass ich da irgendeinen Fehler im Schneiden gemacht habe. So. Rad, Rad, Rad, Volution, Volution, Volution, Rund, Rund, Rund, Revolt, Revolt, Revolt, Rund, Rad, Rund, Rad, Rad, Zion, Zion, Zion, Radio, Revolten, Radio. Also das Zion ist, glaube ich, irgendwie nicht schön. Irgendwie gefällt mir das nicht. Das ist zwar als Silbe lustig, aber. Rad, Rad, Rad, Volution, Volution, Volution, Rund, Rund, Rund, Revolt, Revolt, Revolt, Rund, Rad, Rund, Rad, Rund, Rad, Zion, Funk, Zion, Funk, Zion, Radio, Revolten, Radio. Ich habe das Gefühl, dass ich hier das alles nochmal wiederholen muss, also müssten wir die Zion, die am Ende steht, lieber ersetzen durch die Volutions vom Anfang, die drei, Volution, Volution, Volution. So, mal gucken. Rad, Volution, Volution, Volution, rund, Revolt, rund, Volution, Radio, Revolten, Radio. Rund. Wir sind noch nicht ganz glücklich, also ich bin noch nicht ganz glücklich. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer jetzt irgendwie schon glücklich sind. Ich finde das noch nicht so gelungen. Rad, Volution, rund, Revolt, rund, Volution, Volution, Funk, Radio, Revolten, Radio. Das müsste dann eigentlich heißen Radio Revolten Rundfunk, wenn da so Funk am Ende kommt, finde ich. Aber eigentlich ist es auch ganz schön, dass das so ein bisschen irritierend ist und nicht Radio Revolten Rundfunk heißt. Könnte ja auch Radio Revolten. Rad, Volution, rund, Revolt, Volution, Volution, Funk, Radio Revolten Radio. Naja. Rad, Volution, rund, Revolt, Rad, Volution, Funk, Radio, Revolten, Radio. Was ist da hinten noch? Zion. Ah, Zion, kommt auch noch. Könnte man jetzt auch noch irgendwo einsetzen, dieses Zion. Rad, Volution, rund, Revolt, rund, Zion, Funk, Radio, Revolten, Radio. Ich finde, irgendwas fehlt hier noch, irgendwas Schmissiges, so richtig ist es noch kein Jingle. Rad, Volution, rund, Revolt, Rotation, Volution, Funk, Radio, Revolten, Radio. So, jetzt muss ich mal irgendwie meinen Kopf freimachen. Ich muss jetzt nochmal den ersten Jingle abspielen, um den Kopf freizukriegen. Revolution, Rundfunk, Revolver, Radius, Revolution, Revolte. Radio, Revolten, Radio. Radio, Revolten, Radio. Natürlich haben alle mitgekriegt, dass ich gar nicht zugehört habe, sondern ich jetzt versucht habe, das Fenster zuzumachen. Wir hören dann jetzt aber trotzdem nicht den ersten Jingle nochmal an, sondern nochmal den zweiten. Rad, Volution, rund, Revolt, Rotation, Volution, Funk, Radio, Revolten, Radio. Also ich finde, nur im Mittelteil funktioniert dieser Jingle nicht ganz. Also da, wo es irgendwie dieses Zion, also da ist irgendwie zu viel jetzt. Ich gehe mal mitten in den Mittelteil. Nee, wir hören uns lieber das Ganze nochmal an. Rad, Volution, rund, Revolt, Rotation, Volution, Funk, Radio, Revolten, Radio. Vielleicht ist Volution nicht das richtige Wort im zweiten Teil. Wir nehmen das mal raus und hören uns an, wie es jetzt klingt. Es ist repetitives Radio, ne? Also sehr modern. Rad, Volution, rund, Revolt, Rotation, Volution, Funk, Radio, Revolten, Radio. Schon besser. Besser auf alle Fälle. Noch nicht da, wo es hin könnte. Rad, Volution, rund, Revolt, Rad, Volution, Funk, Radio, Revolten, Radio. Jetzt bin ich noch nicht ganz glücklich mit dem zweiten Einsatz der Volution. Rad, Volution, rund, Revolt, Rad, Volution, Funk, Radio, Revolten, Radio. Aha, jetzt weiß ich, warum ich damit nicht zufrieden bin, weil nämlich Devolution da zum zweiten Mal kommt. Wir müssten vielleicht jetzt nochmal gucken beim, da wo es Radio, also Dio, ob man sowas machen könnte. Was haben wir denn hier? Rundfunk. Ach, das ist Rundfunk. Mhm. Wo habe ich denn dieses schöne Wort Radio gesagt? Radio. Da habe ich Radio. Sehr schön. Und was habe ich hier? Radio. So Dio, das klingt nach Gott oder Dio, so. Dio. Wir können das ja mal damit probieren mit diesem Dio. Dio. So, ich setze das jetzt ein anstelle von, was war das hier? Volution, da kommt jetzt Dio. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Rad, Volution, rund, Revolt, Radio, Funk, Radio. Jetzt ist da nämlich noch zu viel Funk auch drin gleichzeitig. Aber sonst, Dio? Rad, Volution, rund, Revolt, Radio, Dio, Funk, Radio, Revolten, Radio. Also ich probiere jetzt mal lieber noch das andere Dio, also da, wo es mit der Stimme nach unten geht, weil ich habe jetzt die Variante genommen, wo ich sage Dio, und jetzt suche ich mal Dio. Radio. Nicht Adio, sondern nur Dio. Dio. Genau, Dio. Klingt doch, glaube ich, viel besser. So, das ersetze ich jetzt gegen das Dio. Kommt jetzt Dio. Das ist eine ganz schöne Futzelarbeit, das kann ich mal nur so sagen. Also, wenn wir jetzt Fernsehübertragung machen würden, würden sich wahrscheinlich alle an den Kopf fassen, warum wir Live-Puzzeln übertragen. Aber das ist nicht Live-Puzzeln, nein, das ist Live-Jingle bauen für die Radio-Revolten. Rad, Volution, rund, Revolt, Rad, Dio, Funk, Radio, Revolten, Radio. Ah, vielleicht tauschen wir jetzt einfach Funk und Dio nochmal aus. Also, dieses ist hier, sind die drei Schnipsel, wo es funkt, und die gehen jetzt an die Stelle, wo Dio ist, und das Dio wird da eingesetzt, wo vorher Funk gesagt wurde. Mal gucken, wie das jetzt klingt. Rad, Volution, rund, Revolt, Rad, Funk, Dio, Radio, Revolten, Radio. Nee, das ist nicht gut. Also der Tausch ist nicht gelungen, wir müssen das alles wieder irgendwie rückgängig machen. So, und dass die Funks bevor, also dieses dreimal Funk, bevor Radio Revolution, nee, oh Gott, Radio Revolten, Radio kommt, war schon gut. So, Funk, Radio Revolten, Radio. Rad, Volution, rund, Revolt, Dio, Funk. Radio Revolten, Radio. Uns fehlt immer noch irgendwie eine Silbe, finde ich. Irgendwas ist da noch nicht ganz schlüssig. Radius. Vielleicht Dius? Dius. Na, wir haben ja auch noch dieses komische Wort mit dem radioaktiv gehabt. Vielleicht ist das? Radioaktiv. Vielleicht kann man da aktiv. Aktiv. Radioaktiv. Dioaktiv, na super. Aktiv. Tief. Also, wir probieren das jetzt mal, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich gut funktioniert mit dem Tief. So, da wo dieses Dio ist, da kommt jetzt immer noch Tief da mit rein. Dio, sieht jetzt im Moment gerade so aus, als wenn das Tief sogar viel länger ist als das Dio, das könnte jetzt noch sehr lustig sein. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es umgekehrt ist. Mal hören, wie es jetzt klingt. Rad, Volution, Rund, Revolt, Radio, Dio, Dio, Funk, Radio, Revolten, Radio. Mhm. Rad, Volution, Rund, Revolt, Ration, Radio, Tio, Funk, Radio, Revolten, Radio. Also ich finde, das mit dem Tief geht gar nicht, das ist zu unsauber, da zwitschern zu viele Vögel. Also ich hatte ja auch inhaltlich gegen Aktiv schon ein bisschen was, ein bisschen Bedenken und also schmeißen wir es raus. Müssen wir uns halt doch noch was anderes suchen? Wir haben ja, was haben wir denn hier noch in dieser Aufnahme so alles drin? Das ist im Moment ein bisschen unübersichtlich. Radio. Radio haben wir. Radio. Rundfunk. Rundfunk. Ja, Rundfunk haben wir Rundfunk. Auch. Rundfunk haben wir auch. Also ich glaube, aus der Serie haben wir nichts mehr. Radius. Mhm. Radioaktiv. Ja, also ich glaube, aus der Serie kann man wirklich nichts weiternehmen. Das haben wir jetzt ordentlich ausgeschlachtet. Wir gucken mal in die nächste Aufnahme. Das dürfte hier die Aufnahme sein zum Thema Revolver Revolution. Revolte. Te. Te. Te. Te. Nee. Revolte. Revolte. Revolution. Revolution. Revolution. Revolution. Revolution. Revolution. Revolver. Revolver. Revolver. Ich glaube, es ist hier was aus dem Revolver, sowas wie Volve. Volve. Mal gucken. Wir hören uns das nochmal an. Revolver. So, also wir schneiden das R ab und machen nur. Volver. Volver. Volver. Was immer ein Volver ist, aber das können wir jetzt mal nehmen. Volver. Wir setzen das Volver ein an die Stelle, also da, wo ich jetzt gerade dieses, was hatte ich da rausgeschmissen? Das aus diesem Aktiv, ne? Das Tief. So, das ist das erste Volver. Dann müssen wir das noch ein zweites Mal und noch ein drittes Mal einsetzen. Und jetzt können wir uns das Ganze mal anhören, wie das im Zusammenklang klingt. Rad, Volution, Rund, Revolt, Ration, Radio, Volver, Funk, Radio, Revolten, Radio. Finde ich nicht so schlecht, nur mit der Lautstärke, also es fängt jetzt recht ruhig an, dann gibt es die erste Doppelung und dann kulminiert das so in der Lautstärke. Ich glaube, das sollte vorher schon lauter sein. Ich werde das jetzt, also was haben wir hier vorne, muss ich mal reinhören? Volver. Also genau, diese beiden werde ich jetzt austauschen. Also ich mache den Volver mache ich hier hin, wo vorher Zion war, und dieses Zion, das stecke ich an die Stelle, an der vorher das Volver war. So. Live puzzeln und wir hören es uns an. Rad, Volution, Rund, Revolt, Volver, Rad, Funk, Radio, Revolten, Radio. Nee, gefällt mir nicht so gut. Ich höre es lieber zur Sicherheit lieber nochmal. Rad, Volution, Rund, Revolver, Ration, Funk, Radio, Revolten, Radio. Nee, funktioniert nicht. Und zwar, weil es da zweimal dieses Woll hintereinander gibt, das doppelt sich auf eine ganz komische Art, finde ich. Also machen wir das Ganze wieder rückgängig. Ich schiebe wieder die Teile dahin, wo sie vorher gestanden haben. Jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht muss man. Rad, Volution, Rund, Revolt, Ration, Volver, Funk, Radio, Revolten, Radio. Ich finde, es hat eigentlich schon einen ganz schönen Rhythmus, das Ganze, aber naja, es ist noch nicht hundertprozentig, wie es sein soll. Irgendwo hakt das noch und geht nicht so richtig vorwärts. Rad, Volution, Rund, Revolution, Volva, Funk, Radio, Revolten, Radio. Tja. Das ist schwierig. Rad, Volution, Rund, Revolution, Volva, Funk, Rad. Ich muss mal diese Volvas vermutlich noch ein klein wenig verrücken, dass die nicht so arg auf Schlag kommen. Es könnte nämlich sein, dass es daran liegt, dass die einfach so aus dem Rhythmus rausspringen. Rad, Volution, Rund, Revolution, Volva, Funk, Radio, Revolten, Radio. Na hey, das war doch jetzt toll. Das hören wir uns jetzt gleich nochmal an. Rad, Volution, Rund, Revolution, Volva, Funk, Radio, Revolten, Radio. Also jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich ja fast schon zufrieden damit. Das ist ja... Ist ja irre, was so eine, also ich weiß nicht, das war jetzt irgendwie eine Zehntelsekunde oder sowas? Rad, Volution, Rund, Revolution, Volva, Funk, Radio, Revolten, Radio. Ja, also was so eine Zehntelsekunde verschobener Dreierrhythmus ausmacht, das ist beachtlich, finde ich. Könnte man jetzt fast sagen, das ist unser zweiter Jingle. Zumindest von der Länge her dürfte er nicht länger sein. Der ist jetzt 13 Sekunden lang. Rad, Volution, Rund, Revolution, Volva, Funk, Radio, Revolten, Radio. So, ich denke, das können wir jetzt auch erstmal so ablegen. Also jetzt hören wir nochmal den ersten an. Revolution, Rundfunk, Revolver, Radius, Revolution, Revolte, Radio, Revolten, Radio, Radio, Revolten, Radio. Und jetzt kommt der zweite. Rad, Volution, Rund, Revolution, Volva, Funk, Radio, Revolten, Radio. Naja, im Vergleich muss man einfach mal echt sagen, dass der zweite viel, viel mehr Pep hat als der erste. Also im Grunde genommen können wir den ersten auch gerade so, wie er ist, wegschmeißen. Zumindest heben wir jetzt mal, denke ich, diesen zweiten, so wie er ist, auf. Gefällt mir ganz gut. Und man könnte jetzt nochmal davon ausgehend versuchen, einen dritten zu basteln. Vielleicht, also wenn das so weitergeht mit dem sich bessern, dann müsste das ja dann bei der dritten Version noch viel besser klingen als vorher. Oh, jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht gerade. Nämlich nebenbei, während ich hier gesprochen habe, habe ich hier so ein bisschen hin und her verschoben. Und naja, man kennt das Problem, zumindest alle die, die irgendwie mit Computer zu tun haben und sich nicht genau konzentriert, dann macht das Ding, was es will. Und das ist eigentlich immer Müll. Sagen wir es doch, wie es ist. Das ist einfach Müll. Die Computer alleine können nicht gut arbeiten. Ist eigentlich auch gut, dass die immer noch die Menschen brauchen. So, wir sind wieder ein bisschen abgeschweift. Wie sagt man das eigentlich? Keine Ahnung. Jetzt versuchen wir mal aus diesem ganzen Durcheinander, das wir jetzt als zweiten Jingle hatten, nochmal einen dritten zu bauen. Vielleicht klappt das ja. Ich habe jetzt mal hier alles so ein bisschen kopiert und durcheinander gelegt und werde das jetzt mal so abspielen, wie das jetzt klingt. Radio Revolten Radio Rad Revolution Revolution Revolution Radio Radio Radio Revolution Revolution Revolution Revolution Revolution Revolution Radio Revolten Radio. Was mich ein bisschen nervt bei dem Ganzen ist, dass immer zum Schluss dieses Radio Revolten Radio halt so genannt wird. Wahrscheinlich ist das bei klassischen Jingles auch so, aber irgendwie finde ich das sehr einsichtig und ehrlich gesagt auch ein bisschen doof. Jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. Wir machen nämlich vorne einfach eine Doppelung und sagen zweimal hintereinander Radio Revolten Radio und dann fängt diese kleine Sprachcollage, so könnte man das ja ruhig nennen, fängt dann erst an. Radio Revolten, Radio Revolten, Revolution. Ah, das muss natürlich auch dreimal hintereinander kommen, ist klar. Kann man nicht einfach bloß zweimal machen und dann geht das schon mit dem Zeug da los. So, also kopieren wir das dann auch mal rein. So, jetzt kommt das also insgesamt dreimal hintereinander, bevor unser Soundart anfängt. Radio Revolten, Radio Revolten, Radio Revolten, Radio. Na, vielleicht sollte das sogar noch sprechen, während da schon Rad an losgeht. Radio Revolten, Radio Revolten, Radio Revolten, Radio. Revolution. Kein schöner Einstieg. Kann man jetzt nicht behaupten. Es klingt einfach nur durcheinander, unmotiviert. Radio Revolten Radio, Radio Revolten Radio, Radio Revolten Radio. Vielleicht ist es ja so, dass hier das dritte Radio Revolten Radio dann doch zu viel ist und dass es nach zweimal dann schon anfängt mit der Collage. Radio Revolten Radio, Radio Revolten Radio, Revolution. Man weiß gar nicht, wo da das Evolution plötzlich herkommt, deshalb müssen wir hier nach den ersten Rad, vermutlich nicht Volution machen, sondern, naja, eben, Revol. So, Kopie, einfügen. Und jetzt fügen wir das bitte auch mal an die Stelle der Volutions ein. Vielleicht könnt ihr auch bleiben und dann mal gucken. Radio Revolten, Radio, Radio Revolten, Radio, Rad, Revolution, Revolution, Revolution, Runio, Revolution, Revolution, Revolution. Aber es fehlt ein Schlusspunkt. Also vielleicht kommt jetzt das dritte Mal dann doch nochmal der Radio Revolten. Es ist zwar blöd, dass es immer zum Schluss ist, aber irgendwas fehlt, wenn es nicht da ist. Radio Revolten Radio, Radio Revolten Radio, Rad Revolution, Revolution, Revolution, Runio, Revolution, Revolution, Radio Revolten Radio. Naja, das wäre jetzt eine Variante, ne? Eine Variante zu dem anderen, zum zweiten Jingle, der sozusagen Revolution. Nein. Macht er wieder, was er will. Also zum zweiten Jingle. Einfach ein bisschen dichter, ein bisschen mehr gebastelt. Radio Revolten Radio, Radio Revolten Radio, Rad Revolution, Revolution, Revolution, Runio, Revolution, Revolution, Radio Revolten. Naja, dieses Funk da am Ende, Entschuldigung, jetzt habe ich nicht im Mikrofon gesprochen, dieses Funk da am Ende, das irgendwie, das springt da so komisch raus und das unterbricht den Rhythmus. Ich finde auch, in der ersten Hälfte gibt es so einen kleinen rhythmischen Hacker. Radio Revolten Radio, Radio Revolten Radio, Rad Revolution, Revolution, Revolution, Runio, Revolution, Revolution, Revolution, Radio Revolten Radio. Ich Ich weiß nicht, ob man, ob da jetzt alle mit mir einer Meinung sind, mit diesem komischen Hacker, also diesem rhythmischen Hacker, im, was ist denn das? Naja, so nach dem ersten Drittel. Ich weiß auch nicht genau, was da genau hackt, also was man da verschieben muss. Ich kann jetzt einfach nur einzelne Teile, von denen ich nicht selber nicht mehr genau weiß, was das für Silben sind, und kann die einfach nur verschieben. So, und jetzt klingt das vielleicht so. Radio Revolten Radio. Ich habe jetzt gedacht, ob das Ganze nicht vielleicht ein bisschen lang schon ist. Vielleicht müsste man einfach auch schon was rausschmeißen und das ein bisschen kürzen. Könnte ja gut möglich sein. Mal hören, was man da löschen kann. Radio Revolten Radio. So, also ich nehme mal hier diesen, wo ich eben gesagt habe, das hakt sowieso, das nehme ich jetzt mal wirklich raus. Dann wird das Ganze schon ein bisschen kürzer, und ich glaube, ich würde auch vor dem letzten vollständigen Radio diese Volution und was ist das noch? Ich glaube Funk, das würde ich glaube ich auch rausschmeißen, und jetzt ist das Ganze also kürzt. Vielleicht ist es besser. Manchmal ist ja kürzer wirklich besser. Radio Revolten Radio. Jetzt gibt's hier eine Stelle, wo ganz auf dieses Luschen ist das, glaube ich, hintereinander kommt. Radio Revolten Radio. Mhm. Das geht durchaus, würde ich mal fast sagen. Radio Revolten Radio. Auch das könnte jetzt also auch schon eine Version sein für einen möglichen Radio Revolten Radio Jingle. So, ich habe es jetzt nochmal klein wenig gestrafft, also eine Millisekunde rausgenommen. Radio Revolten Radio. Hm, nicht so schlecht, oder? Das wäre jetzt also sehr ähnlich zum zweiten, einfach mit einer Kennung am Anfang. Also das fängt dann nicht spannend an, sondern gleich mit dem, was es ist, nämlich mit dem Namen der Sendung. Wir können uns nochmal beide hintereinander anhören. Radio Revolten Radio. Finde ich aber nicht so schlecht, dass da am Anfang schon gesagt wird, worum es geht. Also im Großen und Ganzen könnte man das jetzt auch so stehen lassen. So, und die Frage ist, jetzt hätten wir hier drei Versionen, von denen ich ja die erste schon fast wegschmeißen würde, weil die so langweilig ist. Und dann könnte man sich immer noch entscheiden, welche von den anderen beiden einem lieber ist und eben so ad libitum einsetzen. Jetzt die Frage, fangen wir noch mit einem vierten Jingle an, der vielleicht noch was ganz anderes enthält. Vielleicht gehen wir doch nochmal zurück und versuchen ebenso mit musikalischen Mitteln, mit Tusch und was weiß ich nicht, zu arbeiten. Also das, was wir da von den Puppet Masters genommen hatten, das war nicht ganz so toll, würde ich jetzt mal sagen. Wahrscheinlich, weil das schon zu dicht produziert war. Können wir ja nochmal reinhören, wie das hier war, dieser Tusch. Ja, das ist irgendwie zu albern, das ist nichts für das Radio. Das schon eher. Also das könnte jetzt mal was sein. Da können wir jetzt mal mitspielen. Und könnte man jetzt zum Beispiel ähnlich wie mit der Sprache auch einfach hintereinander immer wieder setzen, bis es einem zu den Ohren rauskommt. Das kann man auch noch ein drittes Mal spielen, aber ich glaube, das kann man wirklich endlos spielen, das bringt nichts. Ja, das wird wahrscheinlich eher eine Sache, die länger wird. Ja, und was kommt danach? Irgendwas muss ja da jetzt passieren, ne? Geht ja nicht so, dass das einfach... also ich meine, es macht Spannung, aber mehr nicht. Radio, Revolt Radio. Ja, das muss ich jetzt mal gleich wiederholen. Meine schöne Aufnahme mit Radio, Revolt Radio. Radio, Revolt Radio. Genau das da. Kopie. Und das... schmeißen wir jetzt sozusagen da hinten einfach dran an diese Musik. Radio Revolten Radio. Und dann brauchst du noch irgendeinen Schluss. Da müssten wir jetzt vielleicht mal bei diesen Puppet Master Geschichten reinhören, ob die vielleicht am Ende irgendeinen schönen Schluss haben. Naja, es ist schon ein Schluss, aber kein toller Schluss. So, ich glaube, sämtliche Jingle-Bauer, Meister werden gleich sagen, um Gottes Willen, so darf man keine Jingles machen. Radio Revolten Radio. Na, kurz und bündig würde ich das jetzt mal nennen. Das ist doch mal ein echter Jingle. Radio Revolten Radio. Nee, das ist, also ich meine, das ist formal. Vielleicht, wie habe ich vorhin gesagt, ein schönes Geklingel, ein Jingle Bells. Aber inhaltlich ist das ja völliger Schwachsinn. Also ich bin jetzt gerade nach diesen drei Versuchen schon wieder völlig unmotiviert, weiter mit der Musik zu arbeiten. Ich schmeiß das einfach raus. Und jetzt habe ich übrigens was ganz Schlimmes gemacht. Während dieser ganzen Zeit hier, wo ich hier an dem Computer arbeite, habe ich nicht einmal gesichert. Und alle, also wirklich alle, die irgendwann mal jemals mit dem Computer zu tun haben, die wissen ganz genau, dass das der Kardinalfehler schlechthin ist. Jetzt drücke ich also hier Kurzbefehl für Speichern. Es speichert. So, also selbst wenn jetzt alles zusammenstürzt, unsere drei Jingles sind noch da und sind gerettet. Haben die Sendung nicht umsonst gemacht. Puh, Gott sei Dank. Und jetzt hören wir die einfach alle drei nochmal hintereinander an. Revolution, Revolution, Rundfunk, Revolver, Radius, Revolution, Revolte, Radio, Revolten, Radio, Radio, Revolten, Radio, Revolution, Rund, Revolt, Funk, Radio, Revolten, Radio. Da ist natürlich was passiert, was nicht passieren soll. Er sagt nämlich, Disk is too slow. So, jetzt kommt unser dritter Jingle. Radio Revolten Radio. Radio Revolten Radio. Radio Revolten Radio. Naja, ich finde, man kann damit echt schon was anfangen. Es ist vielleicht noch nicht das Nonplusultra, aber was ist schon das Nonplusultra? Das muss man jetzt auch mal fragen, ne? Die Zeit für einen völlig kompletten Neuanfang, ja, ich weiß nicht, ob die wirklich da ist. Das ist jetzt sehr schwierig. Also man könnte sich echt, also wie gesagt, ich bin immer wieder versucht, doch noch was mit Musik zu machen, aber gleichzeitig schreckt mich das ab, weil das irgendwie auch billig wirkt, weil das irgendwie alle machen. Also jetzt so diese Sprachmanscherei, die gefällt mir eigentlich viel besser. Also vielleicht muss man jetzt aus dieser Variante tatsächlich, also weiß ich nicht, ob man da überhaupt noch was Neues draus bauen kann, aber man kann alles ja immer irgendwie noch dichter machen und noch dichter und noch mehr übereinander und was weiß ich, mit Echo und rückwärts und vorwärts. Rückwärts wäre ja übrigens auch noch eine Option. Und dann irgendwann geht's nicht mehr anders. Mal gucken, jetzt habe ich das also hier sozusagen, ja, fast gedoppelt. Radio Revolten Radio. Radio Revolten Radio. Radio Revolten Radio. Nee, ne, das ist irgendwie nicht gut. Das ist jetzt wirklich uninspiriertes Gemansche. Nichts weiter. Also da lösche ich das wieder weg. Das ist weg und dann bleiben wir lieber bei der etwas kürzeren Variante. Ich merke, mir gehen die Ideen aus. Ich meine, 1,5 Stunden für so ein Ergebnis, so, also zumindest 2 brauchbare Jingles gebastelt zu haben, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Vielleicht sollten wir es dabei bleiben lassen. Die Frage ist nur, was machen wir mit dem Rest der Zeit von Radio Revolten Radio? Beim Start habe ich mich ja schon ganz schön ins Boxhorn jagen lassen und Unsinn erzählt. Das gleiche könnte jetzt auch passieren, dass ich jetzt noch 1/2 Stunde lang versuche, Radiorevolten zu erklären, was nicht so einfach ist. Das sind immerhin 4 Wochen und ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich könnte jetzt auch 1/2 Stunde lang unsere neuen Radiorevolten-Jingle hintereinander wegspielen. Weiß auch nicht, ob das so viel bringt und ich weiß auch nicht, ob das sich so unterscheidet von der Sendung, die wir bisher gemacht haben. Zumindest eins kann ich schon mal sagen. Das, was wir jetzt hier zustande gebracht haben, sind natürlich keine endgültigen Ergebnisse. Also, wenn Sie jetzt irgendwie inspiriert wurden oder völlig genervt sind oder das alles, also oder noch viel, viel bessere Ideen haben, als ich hier so mal aus dem Stegreif erfinden konnte, dann, Sie sind herzlich eingeladen, mit dem Material, mit anderem Material, auch ein Radio-Jingle für das Radio Revolten Radio zu basteln und vielleicht haben wir dann in 2 Wochen Gelegenheit, neue kleine Soundobjekte zu hören, zu begutachten, zu kritisieren, zu verreißen und was weiß ich nicht alles. In 2 Wochen ist nämlich die nächste Radio Revolten Radiosendung und wenn alles gut geht, kommt dann einer der Jingles tatsächlich zum Einsatz sozusagen als Wiedererkennungs Wiedererkennungs, ja, was eigentlich? Wiedererkennungsding. Denn dafür sind ja Jingles eigentlich auch da. So, und damit das auch passiert, damit das allen wirklich im Ohr ist, hören wir uns die beiden letzten Varianten nochmal an. Rad, Volution, Rund, Revolt, Revolver, Funk, Radio, Revolten, Radio. Radio, Revolten, Radio. Revolver. Radio, Revolten, Radio. Also zumindest so mit den Sendepausen dazwischen habe ich jetzt schon das Gefühl, dass diese Jingles sehr gut auch als Telefonschleife funktionieren könnten. Das finde ich ist ja schon mal ein ganz guter Effekt. Ansonsten muss ich sagen, dass ich für gewöhnlich eigentlich solche Arbeiten, Audioarbeiten, wenn die an so einem Punkt sind wie jetzt, also wo man meint, na gut, das ist jetzt schon mal eine Variante, dass ich die dann eigentlich erstmal weglege, 4-5 Tage warte und sie mir dann nochmal anhöre und natürlich dann schon was zu kritisieren habe und dann auch genau weiß, welche Punkte da nicht stimmen. Das funktioniert vermutlich bei allen Menschen irgendwie anders. Bei mir sind solche, ich sag jetzt mal, kreativen Prozesse tatsächlich immer in verschiedene Phasen aufgegliedert und dann hat man eben ein Ergebnis, lässt es liegen, hört es sich nochmal an und bearbeitet das dann weiter. Kann also gut sein, dass wenn ich das nächste Mal diesen Jingle höre, den gar nicht mehr leiden kann und ihn dann völlig überarbeite und dass das, was wir hier alles jetzt gehört haben, überhaupt nie zum Einsatz kommt. Also nie zum Einsatz ist ja auch falsch, weil das ist ja eine wichtige Stufe, dass überhaupt was entstehen kann. Kann aber auch sein, dass wir dabei bleiben. Vielleicht sind wir auch in 2 Wochen immer noch Fan von dem Ganzen. Wer weiß. Also ich bin sehr gespannt, was für Reaktionen da kommen. Und ich bin natürlich noch viel mehr gespannt auf die Remixe oder anderen Versionen, die da kommen. So, für alle, die es immer noch nicht mitgeschnitten haben, die es immer noch nicht auf Kassette, Minidisc, CD, Festplatte oder sonst wo gespeichert haben. Hier kommen sie nochmal, unsere Radio Revolten Radio Jingles zum Mitschneiden und dann natürlich zum Auseinanderschneiden, zerbasteln und neu zusammenkleben. Rad, Volution, Rund, Revolver, Funk, Radio, Revolten, Radio. Radio, Revolten, Radio, Radio, Revolten, Radio, Rad, Revolution, Funk, Ration, Revolver, Radio, Revolten, Radio. By the way, mir fällt noch ein. Das sind ja jetzt hier so kurze Jingles, die zum Beispiel am Anfang einer Sendung gespielt werden können oder meinetwegen auch in einer kurzen Pause, um nochmal zu erinnern, wo man sich jetzt eigentlich befindet. Es gibt ja dann auch noch eine andere Form, die dem Jingle sehr ähnlich ist, die auch auf etwas aufmerksam machen soll, die aber ein bisschen länger ist. Also sagen wir eine Minute, vielleicht eine halbe Minute, ja, sagen wir zu einer 30 Sekunden, 30, 45 Sekunden. Das ist der sogenannte Trailer. Also jetzt kommt der studierte Medienwissenschaftler bei mir wieder durch. Und in diesem Trailer gibt es dann natürlich noch mehr Informationen. Da müsste dann nämlich jetzt kommen auch, also wenn wir jetzt hier unseren Jingle haben, dann kommt dann Radio Revolte, das Festival zur Zukunft des Radios vom 20. September bis 20. Oktober in Halle an der Saale. Also das wäre auch noch eine Variante, die man basteln könnte. Allerdings traue ich mir das jetzt nicht mehr. Also erstens haben wir nicht mehr genug Zeit dafür. Zweitens ist auch noch nicht 100% klar, was da jetzt eigentlich alles für Informationen reinkommen sollen. Also natürlich, es muss gesagt werden, wie die entsprechende Veranstaltung heißt. Es sollte gesagt werden, worum es sich handelt. Also wir nennen es Radiokunstfestival, wo es stattfindet und wann es stattfindet. Aber wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, es gibt momentan noch einige nicht ganz abgeklärte Sachen, eben wie zum Beispiel die Orte, außer eben natürlich Halle an der Saale, das ist klar. Die stehen noch nicht zu 100% fest und deswegen verzichte ich jetzt eigentlich darauf, diesen Trailer zu basteln. Tja, vielleicht macht das ja jemand anders und dann werden wir sehen, was daraus kommt. So, eigentlich, alles, was ich hier tue, ist im Grunde genommen nur Zeit füllen. Das muss nicht sein. Wir können in dieser Zeit auch Musik hören, denn wirklich was mitzuteilen habe ich nicht. Ich würde sagen, wir spielen dann nochmal wieder unsere Lieblings-Puppet-Masters an, weil die mussten ja heute schon mehrmals herhalten. Und dann hören wir nachher nochmal unsere Jingles und dann ist die Sendung zu Ende. So ungefähr stelle ich mir das vor. Also hier kommen jetzt nochmal die Puppet Masters, die nun nicht in unserem Jingle vorkommen. Ich wünsche gute Unterhaltung dabei. Radio Revolten Radio. Revolution. And first prize goes to the Puppet Masters? Wait a minute. What did we win? The first prize is Revolution! Wait a minute. Can we eat it? Can we live around on him? Radio Revolten Radio. Radio Revolten Radio. So, in den letzten vergangenen 10 Minuten sind wir also wieder zum gewöhnlichen Radioformat zurückgekehrt. Ein bisschen Musik, ein bisschen Jingle. Weg von der Zukunft des Radios. Vielleicht ist ja eine Zukunft des Radios das Live-Produzieren von Jingles zum Beispiel, so wie wir es heute gemacht haben. Ich bedanke mich einfach fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr oder sie hatten Spaß dabei, mir zuzuhören, wie ich mich hier gemüht habe, einen Jingle für die Radiorevolten zusammenzubasteln. Wie gesagt, wenn Sie, wenn ihr weitere Ideen habt, inspiriert seid, dann melden bei den Radiorevolten. Es gibt eine Homepage, die ist ganz einfach, www.radiorevolten.net. Da findet sich dann auch eine Mailadresse, da kann man alles Mögliche hinschicken. Und ansonsten, wenn es richtig fertig produzierte Geschichten gibt, dann gerne auch bei den Radiorevolten im Büro vorbeibringen. Das ist bei Radio Korax im Unterberg, Halle an der Saale. Und zum Ende hören wir hier nochmal zweimal oder beziehungsweise unsere zwei entstandenen Jingles. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Radio Revolten Radio. Radio Revolten Radio.